nach den Fluren des Ganges. Dort weiß ich den schönsten Ort. Dort liegt ein rotblühender Garten. Vorspiel. 1933. 75-jährige Chronik der Firma Raphael Hahn. Göttingen. 1858 bis 1933. Das 75-jährige Geschäftsjubiläum fällt in eine Zeit schwerster wirtschaftlicher Depression und in politisch bewegte Zeiten. Wollen wir vertrauensvoll hoffen, dass der Tiefpunkt der Wirtschaftskrise überschritten ist und politische Beruhigung eintritt, damit für unser deutsches Vaterland wiederum die Grundlagen für einen erfolgreichen und ehrenvollen Aufstieg gegeben sind. Nathan und Max R. Hahn. Übersicht der Hahnschen Unternehmungen 1933. Römisch 1. Raphael Hahn, Göttingen. Häute- und Fellgroßhandel. Export, Därme- und Blasengroßhandel, Import, Darmsortiererei. Römisch 2. Nathan und Max R. Hahn, Göttingen. Immobilienverwaltung. Römisch 3. Gallus Schuhfabrik GmbH, Göttingen. Fabrikation erstklassiger Luxus- und Straßenschuhe in feinster genähter Rahmenausführung. Ein Schlachterwagen wird an mir vorbeigezogen. Auf ihm sitzen drei jüdische Geschäftsleute. Lassen Sie es mich so formulieren. Ein Schlachterwagen. Sie sollen anscheinend in Schutzhaft genommen werden. Sie werden abgeführt. Es ist um mich herum. Ich stehe mittendrin. Göttinger Tageblatt, Mittwoch, den 29. März 1933. In der Zeit von 7 bis 9 Uhr abends sind die Schaufenster fast aller jüdischen Geschäfte zertrümmert worden. Sofort nach Bekanntwerden der Ereignisse wurden SA und SS zum Schutze der betroffenen Geschäfte gegen Plünderungen eingesetzt. Sie konnten indessen nicht mehr verhindern, dass auch die Synagoge gestürmt und deren Einrichtung zum größten Teil demoliert wurde. Drei jüdische Geschäftsleute wurden auf einen Schlachterwagen gesetzt. Man wollte sie in Schutzhaft nehmen. Die Bürgersteige vor den Häusern jüdischer Einwohner wurden im Laufe der Nacht mit Aufschriften in schwarzer Teerfarbe gekennzeichnet. Die Kunde von diesen Ereignissen rief in der Stadt eine ungeheure Erregung hervor. Ziel eingeben. Route starten. Wiener Straße 26, 37073, Göttingen. Entschuldigung. Eine Frage stellen. Kommen Sie aus Göttingen? Ja. Können Sie mir bitte dieses Haus von gegenüber sagen? Das würde ich Ihnen gerne, aber da kann ich nichts zu sagen. Wer war Raphael Hahn? Weiß ich nicht. Obwohl ich alter Göttinger bin, aber tut mir leid, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Die Nutznießer. Arisierung in Göttingen. Hörspiel von Gesine Schmidt. Regie Giuseppe Majo. Göttinger Nachrichten, 29. Juni 1933. Die Gebrüder Hahn als Provokateure. Die Gebrüder Hahn sind in Göttingen wohl bekannt als stramme Republikaner im Sinne des vergangenen Systems. Mit besonderer Wonne versuchen sie in den letzten Jahren Nationalsozialisten hinter Schloss und Riegel zu bringen. So standen die beiden Hahns am Montag mit einem dritten Rassegenossen an einer Straßenecke und mauschelten. Als ein Sturmführer der SA mit einem seiner Scharführer vorbeiging, konnten die Juden es sich nicht verkneifen, einige unflätige Bemerkungen zu machen. Sie fühlen sich ja so sicher in Deutschland, diese Herren. Die beiden Nationalsozialisten verbaten sich natürlich diese Bemerkungen. Nun stürzte sich der eine Jude sofort, angriffslustig, seinen Schirm schwingend, auf einen der Nationalsozialisten. Diesem, einem biederen Österreicher, fiel natürlich darob der Watschenbaum um. Als auch die anderen Juden mit Stöcken und Schirmen auf die SA-Leute stürzten, war die schönste Keilerei im Gange und die Juden bezogen ihre wohlverdiente Prügel. Der Sturmführer ließ den Vorfall natürlich sogleich der Polizei melden. 10 Minuten später erschienen auch die Gebrüder Hahn, um mit einem großen Wortschwall dort Klage zu führen. Sie stellten Behauptungen auf, wie sie wären niedergeschlagen, weil sie Juden seien. Man lebe ja im finstersten Mittelalter. Sie würden schon dafür sorgen, dass der Sturmführer, der ja eine Gefahr für ganz Göttingen sei, hinter Schloss und Riegel käme. Kurz und Ähnliches. Es war geradezu unglaublich. Es sollte uns gar nicht wundern nehmen, wenn in nächster Zeit in Genf die Meldung auftaucht, dass in Göttingen 2 wehrlose Juden totgeschlagen seien. Denn so entstehen diese Meldungen. Augenzeugenbefragung von Max M. Hahn durch Studienrat Ulrich Poplow, 1981. Wir haben die Nazis nicht ernst genug genommen. Wir waren überzeugt, dass weite Bevölkerungskreise deren Ausschreitungen nicht dulden würden. Insbesondere, dass die Gewerkschaften dann zum Generalstreik aufrufen würden, wie die Gewerkschaftsführer jahrelang angedroht hatten. Aber immerhin war doch Göttingen eine Stadt, in der 1932 bei den Wahlen, als es um die Präsidentschaft Hindenburgs oder Hitlers ging, und auch bei den Reichstagswahlen am 31. Juli schon mehr als 50% NSDAP wählten. Hat das nicht Ihr Misstrauen geweckt? Nein, Göttingen war immer eine national eingestellte Stadt. Eine Stadt der Pensionäre, besonders der preußischen Offiziere, der höheren Beamtenklasse. Sie haben immer rechts gewählt. Und interessanterweise sind Juden auch konservativ gewesen. Also in Amerika, in Ländern, wo Juden gleichberechtigt sind, wählen sie durchaus konservativ. Ja, umso größer musste doch der Schock über das sein, was am 30. Januar 1933 einsetzte. Nein, das war ein kleiner Schock. Dieser Boykotttag hatte nur einen Tag gedauert und die Nazis befanden sich bereits auf dem Rückzug. Sie befinden sich hier. Nikolaistraße, 37085, Göttingen. Ziel eingeben. Zielort unbekannt. Erster Teil. Juden sind hier unerwünscht. Zweites Polizeirevier, Göttingen, den 25. Juli 1934. Dem Geschäft Blumenkron ist die polizeiliche Erlaubnis zu einem Totalausverkauf erteilt worden. Im Verlauf des heutigen Vormittags haben sich an dem Eingang des Geschäfts einige SA- und SS-Leute aufgestellt und Käufer von dem Betreten des Geschäfts abgehalten. Hierbei ist es zu Auseinandersetzungen, Aufläufen und Verkehrsstörungen gekommen. Als ich 11.10 Uhr an den Tatort kam, stellte ich die SA und die SS-Leute gleich zur Rede und sagte ihnen, dass sie keinen Käufer belästigen und keine Verkehrsstörungen verursachen dürften. Gegen 11.20 Uhr ist es weiter zu kleinen Reibereien gekommen, in deren Verlauf dem Hauptwachtmeister Sommer in bürgerlicher Kleidung das Bürgerschützenabzeichen durch den Sturmführer Lange vom Rock gerissen wurde. Sommer legt Anzeige vor. Herr Bürgermeister Gnade ist um 11.40 Uhr von den Vorfällen und getroffenen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Gezeichnet Polizeikommissar Koch. Direkt kann ich da eigentlich nichts sagen. Kein, weiß ich nicht. Augenzeugenbefragung von Göttinger Bürgern im Jahr 1976. Keine Bilder im Kopf. Ich kann nur aus Erzählungen was. Man fragte mich, ob ich wüsste, dass das ein jüdisches Geschäft sei. Es war immer so eine merkwürdige Atmosphäre, wenn man in so ein Geschäft kam. Man wurde dann so unglaublich freundlich empfangen. Man fühlte eine Verpflichtung, nun unbedingt etwas zu kaufen. Ich hatte Angst, hineinzugehen, wenn ich nicht ganz konkrete Wünsche hatte, weil ich Furcht hatte, hinauszugehen, ohne etwas zu kaufen. Es kam so ein befangener Zug in das Verhältnis. Ja, es kamen Schuldgefühle auf. Es war mir fast peinlich, wenn der Herr Griefenberg so ungeheuer freundlich war. Dahinter stand wohl Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass man den Mut hatte, zu ihm zu gehen. Das empfand man als unangemessen. Göttingen, den 14. November 1933. Raphael Hahn an die Polizeidirektion. Am Sonnabend, den 11. dieses Monats, hat aufgrund einer Denunziation bei uns sowohl in den Geschäftsräumen wie bei Herrn Nathan Hahn eine Haussuchung stattgefunden. Es soll sich dabei darum gehandelt haben, Zersetzungsmaterial bzw. kommunistische Schriften zu entdecken, die von uns aus weiterverbreitet worden sind. Wir verwahren uns ganz entschieden gegen derartige Verdächtigungen, da wir Gegner jeder kommunistischen Ideologie sind. Dieselbe steht im krassen Widerspruch zu unserer politischen und religiösen Auffassung. Es gibt in der heutigen Zeit Leute, die sich einen Verdienst um die Bewegung dadurch zu erwerben suchen, dass sie loyale Mitbürger, besonders wenn es Juden sind, verdächtigen. Wir sind nicht willens, die Angelegenheit stillschweigend auf sich beruhen zu lassen. Hochachtungsvoll, Raphael Hahn, Nathan Hahn. New York, Mai 1966. Sehr geehrter Dr. Götz Merker, wir sehen, wie sehr Sie sich bemühen, sich in die Materie Wiedergutmachung hineinzuarbeiten. Wir selbst wissen, wie kompliziert es ist, sich in diese Fülle der Akten einzuarbeiten. Deshalb halten wir es für richtig, Ihnen nochmals einen Überblick über unseren Fall zu übermitteln. Ich bin am 19. Januar 1901 in Göttingen geboren, Sohn von Fanny und Albert Löwenstein, die dort selbst ein Geschäft in Fleischereibedarfsartikel und Därme betrieben. Ich besuchte die Volksschule, Oberrealschule und kam später in die Lehre zu Gebrüder Gräfenberg in Göttingen. Dort selbst bekam ich eine kaufmännische Ausbildung. Im Januar 1936 habe ich Ludwig Löwenstein geheiratet. Einen geborenen Göttinger, der hier Goetheallee 5 gelebt hat. Er war ein sehr gut aussehender Mann. Es war hier eine Tanzschule, Rödiger. Mein Mann war ein wunderbarer Tänzer. Er wurde immer geholt, weil er doch ein Göttinger Kind war. In diesen ganzen bürgerlichen Kreisen hatte er seine Freunde. Ich war die zweite Frau meines Mannes. Mein Mann hatte sehr jung geheiratet. Die Frau war 25 Jahre alt, dann starb sie. Sie waren nur 2 Jahre verheiratet. Es gab aus der Ehe ein Kind, das habe ich übernommen. In jener Zeit wäre es eine Sünde gewesen, selbst ein Kind zu bekommen. Allein schon wegen der drohenden Immigration in ein anderes Land. Mein älterer Bruder war in einem Geschäft in Frankfurt zur Erlernung der Darmbranche, um später in das väterliche Geschäft einzutreten. Ich habe mich 1935 verlobt in Dransfeld, wo ich bei meinen Eltern wohnte. Und wir wurden an unserem Verlobungstag benachrichtigt, dass ein Pogrom bevorstände. Es war keine Feier, es war nur ein Familienzusammensein. Und nachts sind wir nach Göttingen geflüchtet. Wir haben alles stehen lassen. Aber in der angekündigten Nacht war noch nichts. Da die Zeiten sehr ungewiss für uns waren, entschieden wir uns, im elterlichen Haus zu bleiben, da auch mein Vater bereits gestorben war. Wir hatten eine Wohngemeinschaft mit meiner Mutter. Sie hatte ihr Zimmer und wir statteten die Wohnung aus. Ich habe Ihnen, sehr geehrter Dr. Merker, diese aufgeführt, so dass Sie sich ein Bild über unseren Haushalt machen können. Das Erdgeschoss war nur für das Geschäft. Linke Seite, großer Laden mit anschließendem Warenlager. Das Geschäft meines Mannes war eine Fleischerei. Rechts, Office für die Angestellten. Und ein Fleischereibedarfsladen. Privatoffice und ein Lagerhaus der Därme wurden im Hinterhaus ausgebaut. Er hatte sehr viele Kunden. Die obere Etage war für Gewürze. Aber dann kam sehr bald das Schlachtverbot. Gab es denn auch jüdische Schlachtereien? Ja, das war Brauch. Gegenüber von Reitemeier, das Eckhaus, bei dem es in die Gasse geht. und Meier-Aschenberg in der Nikolaistraße. Kollegial ist mein Vater gut mit ihnen ausgekommen. Sie duzten sich, weil sie oft früher schon als Gesellen zusammen gewesen sind. Juden duzten überhaupt sehr leicht. Die waren immer gleich per Du. Wir waren kollegial gut untereinander und haben ausgezeichnet zusammengearbeitet. Die Juden hätten aber auch meist leitende Stellungen. Das haben sie hier in Göttingen nicht gehabt. Hier nicht. Aber sonst war es allgemein so. Aschenbergs mussten dann zumachen. Sie waren bis zuletzt hier gewesen. 1938 bin ich als Geselle in Lörrach in einer Fleischerei gewesen. Sie war groß. Es waren mehr als 10 Gesellen da. Er war katholisch, aber er kaufte sein Vieh grundsätzlich nur von Juden. Er sagte, die liefern reelle Ware und mit denen kann ich am besten verhandeln. Das gilt doch auch für Gräfenberg. Die waren reell. Da wurde gut eingekauft. Bloß mein Vater war dagegen. Die waren die Ersten, die diese komischen Preise machten. Wie zum Beispiel 12,95 Reichsmark. Das ist eine jüdische Masche. Das ist doch einfach nur Geschäftstüchtigkeit. Da konnten die Christen sozusagen nicht gegen ankommen. Meine zwei blauen Sessel, mein Schrank, mein Toilettentisch. Hier füge ich eine Zeichnung meiner Wohnung bei, die Ihnen in Miniatur und nicht fachmännisch einen Überblick gibt. Eintritt in unsere Wohnung. Diele, bestehend aus zwei blauen Sesseln in Worpsweder Arbeit, ein runder Tisch und in einer Ecke ein antiker Schrank. Ein Familienerbstück. Meine Hängelampe. Die Diele war ausgelegt mit einem Haargarnteppich. Mein Service. Von der Diele rechts abgehend das Schlaf- und Wohnzimmer meiner Mutter, Frau Fanny Löwenstein. Mein Toilettentisch. Die linke Wand war mit Rupfen bespannt, an der eine Kleiderablage aus Chrom angebracht war. Und zur rechten Seite war ein Toilettentisch in elfenbeinfarbigem Schleiflack. Mein Service. Mit einem passenden Hocker. Denn die jüdischen Mitbürger die Gefahr erkannt, die auf sie zukam? Nein, nicht in den ersten Jahren. Warum ging die jüngere Generation dann weg? Das war schon sicher irgendwie im Hintergrund, weil sie immer benachteiligt waren. Sie waren Menschen zweiter Garnitur. Sie hatten sicher keine Aussichten mehr, dass sie hier weiterkamen. Mein Buffet aus Eiche. Ein Esszimmer geliefert von der Firma Gebrüder Engelke, Gothmarstraße, nur Selbstanfertigung. Angeschafft nach meiner Heirat in 1926. Meine Chaiselon. Bestehend aus Buffet aus dunkler Eiche mit viel Schnitzerei, unterer Teil links ein großer Schrank, rechts ein eingebauter Silberkasten. Oberer Aufsatz, Vitrine mit einer Glasplatte für Aufstellporzellan oder Silber, eine Kredenz, nach zwei Seiten aufzumachen, für Service. Spürten Sie die Nötigung, nicht in jüdischen Geschäften zu kaufen? Ja, das war hier gang und gäbe. Überall stand das dran. Ihr dürft nicht bei Juden kaufen. Bei uns war das sowieso tabu. Ich weiß noch, dass mein Vater sich gewehrt hat. Er kam einmal vom Innungsbüro des Schlachthofs. Er brachte ein Schild mit einem Hakenkreuz mit. Da stand drauf, deutsches Geschäft. Das mussten wir in die Fensterscheibe der Tür kleben. Was hat er sich gewehrt, das überhaupt anzubringen? Und ich kann mich auch noch erinnern an einige Geschäfte, wenn wir dann in der Stadt waren, dass meine Eltern sagten, ach, wir gehen gleich weiter. Da guck auch lieber gar nicht hin, das sind Juden. Für die Auswanderung angeschafft. Ein Radio, Marke Telefunken, ein Schreibmaschinentisch mit Stuhl und eine Schreibmaschine, Marke Erika. Wohnzimmer angeschafft in 1936. Das Zimmer bestand aus dunklem Walnuss. Ein kombinierter Wohnschrank, der linke Teil, abgerundete Glasscheiben mit dreiteiligen Etagen. Mitte eine Bar mit Marmorfach für Flaschen. Rechts Schreibtisch, Türe zum Aufklappen, um daran sitzen zu können. Drei Polstersessel, bezogen in Braun und Beige. Stühle, Sitz in Braun bezogen, Rückenlehne in Rohr geflochten. Die Couch war aus einem Walnussrahmen. Unter Bezug war in einem Rot mit kleinem handgewebten Muster. Die Gardinen waren aus feinem, durchsichtigen Material und schwere Übergardinen, welche von Wand zu Wand gezogen wurden, sie liefen auf Schienen und die Schienen waren mit einer Leiste aus Walnuss abgedeckt. Naja, früher hat man ja gesagt, die Juden hätten Christus an das Kreuz geschlagen. So wurde uns das von unseren Großeltern gelehrt. Rassisch kannte man keinen Gegensatz, sondern nur wegen des Glaubens. Wie man heute einen Gegensatz hat zwischen Christen, Araber oder Moslems. Hiermit habe ich Ihnen in groben Zügen einen Überblick über unsere Wohnung gegeben. Meine Hocker, mein Perserteppich, meine Schüsselung. Die Möbel allein machen kein Heim. Lampen, Teppiche, Brücken und Bilder geben die Wärme und Schönheit. Gezeichnet Ludwig Löwenstein. Der Göttinger Bürgermeister Albert Gnade, am 10. November 1934. An das Gaugericht der NSDAP in Hannover. Als Sohn eines angesehenen, aber fast überall verschuldeten westfälischen Bauern musste ich die Bitternisse der jüdischen Zinsknechtschaft schon seit meinem 10. Lebensjahr dadurch erfahren, dass ich von meiner Mutter damit beauftragt wurde, einer Anzahl Juden vierteljährlich den Zins zu bringen. Das oft unter kärglichen Entbehrungen und geradezu in entehrender Weise zusammengescharrte Zinsgeld wurde mir vierteljährlich von meiner weinenden Mutter in die Hand gedrückt, um es den Juden zu überbringen. Diese sich immer wiederholenden Vorgänge in meiner Familie haben mich schon als Kind zu einem derartig fanatisch hassenden Antisemiten gemacht, dass bis zu meinem heutigen Tage nur ein Gedanke über das Judentum vorherrscht, wodurch der durch mein Leben mich immerfort begleitende Hass immer wieder erweckt wird. Und wenn man mich nun mit Freimaurerei und Judentum in freundschaftliche Beziehungen bringt, dann wird mein Ehrgefühl dadurch aufs Tiefste verletzt. Parteigenosse, SS-Standartenführer, Bürgermeister Albert Gnade, Göttingen, Mitgliedsnummer 2798. Augenzeugenbefragung mit Max M. Hahn, 1981. Hat dann nicht 1934 der Röhmputsch irgendwie Ihre Aufmerksamkeit geweckt? Nein, der Röhmputsch hat abgelenkt von dem Ziel der Nazis, weil sie mit sich selbst beschäftigt waren. Der Röhmputsch war ein interner Kampf zwischen SA und SS. Und die SS gewann. Und die SA hatte seitdem eine untergeordnete Rolle. Es war kein Putsch. Nein, aber dieser rechtsbrecherische Stil Hitlers, ohne Gerichtsverhandlung einfach Leute erschießen zu lassen, ist doch nicht genügend bewusst geworden. Hat nichts mit Juden zu tun. Nein, das nicht, aber insgesamt zeigte er doch die Gefahr, die das Nazitum darstellt. Nein, wir haben uns gefreut. Ein Göttinger Professor sagte, so reif ist das Pfläumchen schon. Ein nicht-jüdischer Professor. Wir hatten den Eindruck, sie brechen schon zusammen an ihren internen Spannungen. In meinem verantwortungsvollen Amt bleibt es bei der heutigen Gier nach Beamtenstellen, nach Gehaltsausbesserung, nach Übernahme von städtischen Gebäuden nicht aus, dass ich immer wieder in den Verdacht gerate, mich parteischädigend zu verhalten. Bei der Ausschreibung der Direktorstelle der Göttinger Fachschule für Feinmechanik bewarben sich zwei seit Jahren arbeitslose Feinmechanikergesellen um diesen bedeutungsvollen Posten. Man hätte diese Angelegenheit als einen Witz betrachten können, wenn nicht Parteidienststellen diese Gesuche ernsthaft befürwortet hätten. Und wenn ausgerechnet Angestellte der Stadt Göttingen, die dreimal durch das Examen für Verwaltungsbeamte gefallen sind, die Abberufung des alten, fähigen und einwandfreien Stadtbürodirektors fordern und dabei von der Kreisleitung eifrigste Unterstützung finden, dann wäre das, wollte man solchen irrsinnigen Wünschen nachgeben, gleichbedeutend mit der Auflösung der Gemeinden. Hier handelt es sich nicht um den Streit von Parteigenossen unter sich, sondern hier hat die bekannte Sorte der 110-prozentigen Parteigenossen den Kampf gegen den nationalsozialistischen Staat aufgenommen. Ich sage es aus meiner Sorge und meinen Erkenntnissen als alter Nationalsozialist heraus, dass einmal maßgebende Personen auftreten und gründlich Remedur schaffen müssen. Bürgermeister Albert Gnade, Göttingen. Route starten. Ziel, Merkelstraße 3. In 200 Metern abbiegen. Der Fabrikant Max Hahn, wohnhaft hier Merkelstraße Nummer 3, erscheint auf der Amtsstelle und trägt vor: Am vorigen Freitag, den 12. April 1935, abends gegen 21.50 Uhr, marschierte unter meiner Wohnung Richtung Merkel- und Herzberger Landstraße eine Abteilung SA. Der Führer ließ unter meiner Wohnung Tritt fassen und die Abteilung rufen: Max Hahn verrecke. Ich fühle mich durch diesen Zuruf verletzt und beunruhigt und bitte um die Vermittlung der Polizeibehörde, damit eine derartige Belästigung unterbleibt. Gezeichnet Polizeioberinspektor. Ihr Ziel befindet sich links. Herzberger Landstraße. München, den 29. Januar 1936. Braunes Haus. Der Stellvertreter des Führers. An die Gauleiter. Rundschreiben. Unter den Schildern und Tafeln, in denen Kreise, Gemeinden, Gasthäuser und so weiter darauf hinweisen, dass Juden unerwünscht seien, befinden sich zum Teil oft wenig geschmackvolle Darstellungen. Ich bitte beim Anbringen solcher Schilder zu berücksichtigen, dass die in Deutschland reisenden Ausländer unsere Maßnahmen gegen die Juden aufmerksam verfolgen. Die Mehrzahl dieser Fremden begrüßen im Grunde genommen die deutschen Maßnahmen gegen das Weltjudentum. Ich bitte deshalb darauf zu achten, dass nur solche Tafeln und Schilder angebracht werden, die ohne besondere Gehässigkeit zum Ausdruck bringen, dass Juden unerwünscht sind. Etwa Schilder: Juden sind hier unerwünscht oder dergleichen. Besonders bitte ich, solche Aufschriften zu unterlassen, die mehr oder weniger deutlich auf die Möglichkeit einer strafbaren Handlung gegen die Juden hinweisen. Zum Beispiel: Juden betreten den Ort auf eigene Gefahr und ähnliche, mit einer Drohung verbundene Aufforderungen. Heil Hitler, gezeichnet R. Hess. Mein Friseur, zu dem ich ziemlich lebenslänglich hingegangen war, der ließ mich im Sessel sitzen und ignorierte mich völlig. Da habe ich ihn immer gerufen, bis es mir schließlich auffiel, er wollte mir weder die Haare schneiden noch sagen, er tue es nicht. Und das passierte auch in Lokalen. Man wurde einfach nicht bedient. Sie haben sich geniert, es zu sagen. Sie waren unter Druck. Göttinger Nachrichten vom 31. August 1935. Juden nicht erwünscht. Die Parole nachstehender Lokale und Vergnügungsstätten in Göttingen. Deutscher Garten, Café Vaterland, Stadtcafé, Kaiser Wilhelm Park, Kaffeemühle, Dabklause, Hotel zur Sonne, Göttinger Festsäle. Hotel zur Sonne, Schneidstraße 1, Göttingen, Kleiner Ratskeller, Jüdenstraße 30, Göttingen, Hotel Kronprinz, Hotel der Kronprinz, Fuhrbacher Straße 31, Göttingen, Berliner Hof, Hotel Berliner Hof, Wehender Landstraße 43, Göttingen, Gastwirtschaft Engel, Gastwirtschaft Engel, Rote Straße 13, Göttingen, Stadtpark, Grand und Lanz, Wehender Straße 25, Göttingen, Junkernschenke Gildehaus, Junkernschenke Barfüßerstraße 5, Göttingen, Löwen, zur Hütte, Ammerländer Hof, Ammerländer Hof, Lange Geismarstraße 47, Amania, Göttingen, Wehender Hof, Wehender Hof, Hannoversche Straße 150, Krug, Göttingen, Grunenkranze, Krug zum Grunenkranze, Rote Straße, Göttingen. Zweiter Teil. Ausschaltung. Berlin, den 14. Juni 1938. Betrifft Geschäftsverbindung der Sparkassen mit Juden. Der in meinem Erlass vom 11. September 1935 vertretene Standpunkt, dass der sogenannte Aria-Paragraph in der Wirtschaft keine Anwendung finden solle und eine Unterscheidung zwischen nichtjüdischen und jüdischen Firmen nicht durchführbar sei, wird heute, wie der Allgemeinheit aus zahlreichen Beschränkungen der jüdischen Firmen bekannt ist, nicht mehr aufrechterhalten. Es ist vielmehr anzustreben, dass die Juden auch aus der Wirtschaft so schnell wie möglich ausgeschieden werden. Aus allgemeinen wirtschaftlichen Erwägungen erscheint es allerdings nicht zweckmäßig, dass die Sparkassen ihrerseits den Geschäftsverkehr mit Juden oder jüdischen Firmen ablehnen, soweit es sich um die Annahme von Sparguthaben und sonstigen Einlagen handelt. Ich glaube davon ausgehen zu dürfen, dass Kredite an Juden und jüdische Firmen von den öffentlichen Sparkassen allgemein nicht mehr gegeben werden. Ich gebe hiervon mit der Bitte um Beachtung Kenntnis. Der Reichs- und preußische Wirtschaftsminister. Kenntnis genommen. Städtische Sparkasse zu Göttingen. Wir wussten, dass wir das Esszimmer und sehr viele andere Möbel nicht mit nach Amerika nehmen könnten. Und hatten dafür Käufer schon gefunden. Und alles war genau geplant und alle Anschaffungen getätigt. Das Geld spielte keine Rolle mehr. Und so wurde in jeder Weise nur das Beste vom Besten gekauft. Auch wohl in dem Gedanken, dass wir in einem fremden Land ohne jegliche Geldmittel sind und auf Jahre hinaus uns nichts anschaffen konnten. Wir bekamen von unserem Vetter in Amerika das Affidavit und wurden für den 23. November 1938 in Hamburg zum Konsulat vorgeladen. Alle Listen waren eingereicht. Die Beamten der Zollverhandlungsstelle nahmen unseren Haushalt ab. Aber die Packgenehmigung verzögerte sich, da wiederum ein neues Gesetz herauskam. Es war nicht erlaubt, Silber und Schmuck mit ins Ausland zu nehmen. Es war ein Übergriff der Beamten, denn nach Recht war unser Hausstand geprüft, bevor das Gesetz herauskam. Dennoch kamen die Beamten und holten alles ab. Ludwig Löwenstein, New York, 1966. Herrn Fritz Krische, Magdeburg. Ich nehme höflichst Bezug auf unsere persönlichen Verhandlungen und bestätige Ihnen wie folgt. Die Firma Albert Löwenstein übergibt die von ihr in Göttingen, Goetheallee 5, betriebene Darm- und Gewürzgroßhandlung sowie Metzgereibedarfsartikel an Herrn Fritz Krische aus Magdeburg. Die Übergabe des Geschäftes erfolgt am 15. Juni 1938. Herr Krische errichtet ein eigenes Handelsgeschäft unter eigener Firma. Die Firma Löwenstein gibt das von ihr betriebene Handelsgeschäft auf. Das vorhandene Lager wird gegen Kasse übernommen. Wir haben uns bis zur Minute bereit gehalten, als 1938 der Herr Krische als unser Nachfolger gefunden war. Mein Mann hat sich verpflichtet, mit ihm noch 2 Wochen zu seinen Kunden zu gehen, um ihn vorzustellen. Mein Mann war sehr angesehen im Geschäft und ist mit Herrn Krische nach Thüringen, Hessen, ja, bis rauf nach Hamburg gefahren, um ihn einzuführen. Wir haben uns dann ganz auf die Auswanderung eingestellt. Wenn man auswandern wollte, musste man über den Hausstand, den man mitnehmen wollte, eine Liste über jedes einzelne Teilchen machen. Dann kam eine Behörde zum Haus und hat alles geprüft. Es war alles fertig. Wir waren zum 23. November 1938 zum amerikanischen Konsulat vorgeladen. Wir hatten schon die Koffer gepackt, unser Hausstand war zur Auswanderung vorbereitet. Und da kam der 9. November, der alles zerstörte. In der Nacht vom 9. zum 10.11. 1938, zwischen 24 und 1 Uhr, hörten wir draußen Schüsse. Eidesstattliche Versicherung vom 6.6.1961. Meine Ehefrau eilte zum Fenster, um nachzusehen, was da los wäre. Ich rief ihr noch zu, dass sie vom Fenster wegbleiben sollte. Es wurde draußen wiederholt gerufen, aufmachen. Wir öffneten allerdings nicht. Daraufhin hörten wir, dass die Haustür aufgebrochen wurde. Wir hörten dann auch mehrere Personen die Treppe zu unserer Wohnung hinaufstürmen, die sich in der ersten Etage in der Goetheallee 5 befand. Man brach unsere Etagentür auf. Ich hatte immer noch den Schlafanzug an, wir hatten bereits zu Bett gelegen. Unsere Wohnung füllte sich plötzlich mit etwa 10 bis 12 uniformierten Nazis. Die Leute hatten auch Gewehre. Sie ergriffen sofort meine Frau und unseren Sohn und jagten sie aus der Wohnung die Treppe runter. Ich versteckte mich unter einem Tisch in der Küche. Man entdeckte mich, nahm sich jedoch nicht die Zeit, mich hervorzuholen, sondern alsbald nach dem Eindringen in unsere Wohnung mit deren Zerstörung begonnen hatte. Man begnügte sich vielmehr damit, mit dem Gewehrkolben nach mir zu stoßen bzw. zu schlagen. Als die Leute ihre Zerstörungswut auch in der Küche ausgelassen hatten, versuchte ich anderweitig, mich weiteren Zugriffen zu entziehen und schlüpfte in das gegenüberliegende Wohnzimmer. Ich kroch unter das dort stehende Chaiselon. Das Blut floss an meiner rechten Kopfseite hinunter. Später merkte ich, wie man mit den Gewehren unter die Möbel langte. Ich nehme an, dass man mich suchte. Nach einiger Zeit herrschte Stille in der Wohnung. Ich habe mir einen Morgenrock angezogen, aber ich brauchte nicht aufzumachen, denn die Horde kam ins Haus. Sie hatten die Tür aufgebrochen. Die Einbrecher haben mich Sarah genannt. Und das Kind ist aus dem Zimmer geflüchtet. Uns beide haben sie regelrecht hinausgeworfen. Wir mussten runter auf die Allee. Meine Schwiegermutter hat schnell die Tür geschlossen. Die Horde rief uns nach, wir sollten zum Gefängnis, das Kind und ich. Da habe ich gesagt, ich gehe zum Gefängnis, ich will nur erst meinen Mann und meine Schwiegermutter haben. So haben wir an der Seite des Hauses gestanden. Das Kind keinen Rock über, nur im Schlafanzug. Es war doch alles gewaschen für die Auswanderung. Das ganze Mobiliar wurde aus dem Fenster geworfen. Betten, Wäsche, Wäscheschränke, die Kleider, alles. Wir aßen gerade. Da hörten wir das Klirren der Scheiben. Martha Pauling, Hausfrau, Augenzeugenbefragung 1976. Mein Bruder, der in der SS war, war überhaupt nicht imstande, etwas zu sagen. Ja, dann ging es los. Sie hatten die Betten hinausgeschmissen und angesteckt. Dann sind sie so gemein gewesen, sich die Korseletts der Frauen umzuhalten. Der Junge, ungefähr 6 Jahre alt, schrie nach seinem Vater. Sie hatten sich versteckt vor lauter Angst. Alle haben die Fenster aufgerissen und das gesehen? Alles. Alles wurde mit Benzin übergossen. Ungefähr 10, 15 Minuten später fängt die Synagoge an zu brennen. Da sind die Täter zur Synagoge gestürmt. Diesen Augenblick habe ich genutzt und bin ins Haus zurückgeeilt. Ich kann Ihnen nicht schildern, was das für ein Anblick war. Beim Schlafzimmer meiner Schwiegermutter war die Tür aufgehackt worden. Die Betten waren aufgeschnitten. So hoch die Scherben, Federn, Briefsachen und eine dem Wahnsinn nahe Frau mit einem Kind. Aber mein Mann, er hatte sich ins Wohnzimmer unter ein Chaiselon geflüchtet. Wir haben die Köpfe zusammengesteckt und waren empört. Es waren aber auch solche empört, die zum Teil dabei gewesen waren. Sie sagten, so weit hätte es nicht kommen dürfen. Es konnte auch niemand einschreiten. Die Polizei stand dabei, durfte aber nichts machen. Da bemerkte ich auf einmal, dass meine Frau mit unserem Kinde wieder in unserer Wohnung war. Als ich ihn sah, war ich zu Tode erschrocken. Er hatte nämlich an der rechten Schläfenseite eine blutende Verletzung. Der Schlafanzug meines Ehemannes war an mehreren Stellen zerrissen. Ich versuchte, das Blut zu stillen. Im Übrigen fasste ich nur den einen Entschluss, so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Ich hatte mir sozusagen als Notgroschen für die Auswanderung etwas Geld zurückgelegt. Als ich feststellte, dass der Umschlag mit dem Geld weg war, ging ich nach unten zur Abwurfstelle. Dort fand ich am Rande wohl den Umschlag, aber nicht mehr das Geld. Er hatte fast genau 2000 Reichsmark enthalten. Auf dem Umschlag hatte ich die Summe vermerkt. Als die Sachen brannten, wurde von drüben gerufen, ein Verbrechen am Volksvermögen. Es war zwischen 20 und 21 Uhr. Ich war in der Zentrale geblieben und bekam einen Anruf von Rodenwald, ich solle 2 Kanister Benzin bereithalten. Ich wusste ja nicht, wofür sie bestimmt waren und führte den Auftrag aus. Später kam ein Anruf, wir sollten das Benzin zur Kreisleitung oder zur SS bringen. Oskar Schubert, Feuerwehrmann, Augenzeugenbefragung 1976. Etwa eine Stunde danach läutete das Telefon abermals. Wir waren alle versammelt und gespannt darauf, was passieren würde. Nun meldete sich Rodenwald wieder. Wir sollten nicht rausfahren, wenn im Bereich Goetheallee, Masch, ein Feuermelder läutete, sondern nur, wenn er anriefe. Dann kam tatsächlich der Anruf zum Ausrücken. Wir kamen auf der Goetheallee an. Da brannten mitten in der Allee Möbelstücke und Wäscheteile. Wir wollten unsere Schläuche auslegen und das Feuer löschen. Kaum hatten wir damit angefangen, kam einer an und sagte, wir sollten alles brennen lassen und zur Synagoge fahren. Erst jetzt ging uns ein Licht auf. Wir wussten ja nicht, was gespielt wurde. Die Organisation des Brandes ist über die SS gegangen. Unsere beiden SS-Männer wurden abkommandiert. Nachdem meine Frau das Allernotwendigste zusammengepackt und ich in der Zwischenzeit unseren Wagen in der Garage angelassen hatte, einen Hanomag, fuhren wir schnellstens ab. Ich hatte mir lediglich eine Hose über die Schlafanzughose gezogen und nur die Schlafanzugjacke und einen Mantel an. Vor der Fahrt hatte ich noch gesagt, dass der Tank fast leer wäre. Wir müssten noch Benzin haben. Darauf ging meine Frau zu unserem Chauffeur, der in unserem Hause über uns wohnte. Ja, er hat gesagt, Frau Löwenstein, dann holen Sie mich auch ab. Er hat es abgelehnt. Ich habe es ihm nicht übel genommen, denn das war wirklich so, wie er gesagt hat. Dieser bedauerte sehr, nicht helfen zu können, weil er sonst selbst Schwierigkeiten hätte. Wir hatten im Hinterhaus eine Privattankstelle. Beim Heranfahren sahen wir dann schon die brennende Synagoge. Wir wurden eingeteilt. Die Leitung hatte Rodenwald. Die Löscharbeiten gingen bis zum Morgengrauen. Man hörte Aussprüche wie, das schöne Haus hätten sie aber stehen lassen können. Die Juden sollen auch auf LKWs und Viehzugmaschinen verladen worden sein. Ich habe aber nichts gesehen. Ich konnte ja nicht weg von der Feuerwehr und informierte mich nur durch die Zeitung. Herr Grote erzählte mir, dass bei dem Juden Hahn in der Merkelstraße alles zertrümmert worden war. Er wohnte in diesem Haus. Auch bei den Hahns in der Baurat-Gerber-Straße hat man die Sachen aus dem Fenster geworfen. Die Leute sagten, man solle ihnen doch lieber die Sachen geben, als alles zu zerstören. Wir befürworteten die Vorfälle auf keinen Fall. Wenn wir vollzählig gewesen wären, hätten wir den Brand löschen können. Wir wurden jeder auf einen Platz kommandiert und hatten dadurch nicht die Möglichkeit, das zu machen, was am nötigsten gewesen wäre. Wir wurden aus dem Schlaf geholt, in dem die Scheiben eingeschlagen wurden. Sie haben auch nicht geklingelt, sondern mit Äxten die Fenster und Türen zu schlagen. Alle Möbel, alles. Alles, was sich an Kristall, Glas und Porzellan im Haushalt befand. Ich kannte die Namen. Sie haben nicht misshandelt, aber mit umgeschnallten Revolvern immer auf ihre Waffen gezeigt. Das war die Nacht, in der die Welt für uns zu Ende ging. Vorher haben wir immer gedacht, die Welt duldet das nicht. Sie befinden sich hier, Baurat Gerber Straße 19, Göttingen. Ziel eingeben. Platz der Synagoge. Route starten. Geheime Staatspolizei, Einlieferungsanzeige, Schutzhaft. Festgenommen am 10.11.1938 um 6.20 Uhr. Der Kaufmann Max Hahn, geboren 5.05.1909 in Göttingen, wohnhaft in Göttingen, Baurat Gerberstraße 19, ledig, Religion, Mosaisch, Staatsangehörigkeit, Reichsdeutscher, ist bis zur weiteren Verfügung als Schutzhaftgefangener in das Polizeigefängnis in Göttingen einzuliefern. Sprecherlaubnis ist grundsätzlich nur mit der Genehmigung der vorgenannten Dienststelle zu erteilen. Ich war verhaftet. Mein Vater und mein Onkel sind noch in der Kristallnacht aus dem Gefängnis zur Gestapo gebracht worden, wo sie ersucht wurden, ein Haus an eine ihnen unbekannte Käuferin zu verkaufen, die mit ihrem Notar und fertigem Kaufvertrag erschienen war. Der Notar hat in den Kaufvertrag, den die Gestapo erzwang, noch deren Adresse eingesetzt. Das Wort Gestapo war nicht im Kaufvertrag, natürlich. Beim Rückerstattungsverfahren nach 1945 wurde dieser Vertrag vorgelegt. Und die Käuferin, eine adlige Frau, bestritt alles. Sie hätte nie etwas derartiges getan. Der Vertrag sei in der Kanzlei ihres Notars geschlossen worden, völlig freiwillig. Erst auf meine Frage, was ist das für eine Adresse hier, sagte der Rechtsanwalt aus, er sei in die Räume der Gestapo beordert worden, wo der Vertrag geschlossen worden sei. Wir kamen völlig erschöpft in Hamburg an. Mein Mann hat versucht, mich aus diesem Trancezustand herauszubekommen. Als er vom Haus vorfuhr und klingelte, kamen meine Eltern. Mein Vater war um 6 Uhr morgens von Freunden gekommen, die am nächsten Tag auch nach Hamburg kommen wollten, um aufs Wasser, das heißt ins Exil, zu gehen. Sie wohnten in den letzten Nächten in einer jüdischen Pension. Um 5 Uhr ist man gekommen und hat die ganzen jüdischen Männer abgeholt. Eine Frau hat ihn angerufen, er müsse sofort kommen. In ihrer Aufregung hat sie Opa gesagt, sie hat meinen Vater Opa genannt. So viele jüdische Familien waren dort, die Männer weg. Der Zustand dieser Frau. Es muss etwas Schreckliches vorgegangen sein. Mein Vater ist zurückgekommen und hat Göttingen angerufen, aber alle telefonischen Verbindungen waren durchschnitten. Und dann stehen plötzlich wir mit dem Auto vor der Tür und ich habe einen silbernen Leuchter im Arm. Göttinger Nachrichten, 15. Dezember 1939. Der Jude Hahn, beim Schmuggeln gefasst. Er wollte eine Informationsreise nach Palästina machen. Den Spezialbeamten der hannoverschen Zollfahndung gelang es am Mittwochmorgen, einen jüdischen Verbrecher unschädlich zu machen, der versuchte, für 1000 Mark kursfähiges deutsches Goldgeld, Brillanten, Silber und Gold, ins Ausland zu schmuggeln. Es handelt sich um den 29 Jahre alten Max Hahn aus Göttingen, wohnhaft Baurat Gerberstraße 19. Der Vater des Festgenommenen ist der Produktenhändler Nathan Hahn, bekanntlich ein Millionär. Hart geschätzt beträgt sein in Deutschland zusammengeschachertes Vermögen weit mehr als 1 Million Mark. Und dennoch wurde in dieser Judenfamilie, der man großzügigerweise bis heute noch Gastfreundschaft in Deutschland gewährte, ein Plan entworfen, das Deutsche Reich um viele tausende Mark zu begaunern. Vor einigen Wochen war es, als der 29-jährige Judenjunge bei den deutschen Behörden vorstellig wurde und hier mitteilte, er beabsichtige eine 8-wöchige Informationsreise nach Palästina, also nur zu Besuchszwecken. Die Reise wurde genehmigt und nun begann in der Villa des Judenmillionärs Nathan Hahn in Göttingen ein emsiges Arbeiten. Die einzelnen Gegenstände waren derart verpackt, dass man bei einem flüchtigen Nachsehen nichts finden konnte. Aber es ist selbstverständlich, dass die Beamten der hannoverschen Zollfahndung gerade das Judengepäck, auch wenn es sich nur um Reisegepäck handelt, besonders gründlich durchsuchen und dieses Mal erneut von Erfolg. Einem der Beamten fielen zuerst ein paar neue Bergstiefel auf. Als man den dabei stehenden Judenjungen nun fragte, was er damit wolle, erklärte er arrogant, er wolle sich auch in der Schweiz bei Verwandten einige Tage aufhalten und in der Schweiz müsste man schon richtige Schuhe haben. Nur wenige Minuten später einem dieser Schuhe vorne in der Spitze einen Wattebausch und dahinter saß eine schwere goldene Uhr im Werte von mehreren hundert RM. dadurch aufmerksam gemacht, durchsuchte man natürlich jedes einzelne Teil dieses umfangreichen Reisegepäcks und fand Brillanten, Gold und Silber für mehr als 6000 RM. Weiter wurde in einem seidenen Morgenrock, der Jude hatte mehr als ein Dutzend seidener Hemden, seidener Unterwäsche und dergleichen mehr für die achtwöchige Reise eingepackt, kursfähiges deutsches Goldgeld gefunden. Und zwar hatte die Judenmutter diese Goldstücke mit Watte und Seide umwickelt, als Knöpfe an den Morgenrock ihres Söhnchens genäht. In einem Gürtel, der zu einem Bademantel gehört, fand man erst nach langer Suche eine Perlenkette im Wert von 700 RM und eine Brillantnadel im Werte von 120 RM. Während man noch mit den näheren Ermittlungen beschäftigt war, machte der Vater, der Jude Nathan Hahn, der Zollfahndungsstelle bereits ein Angebot. Er wollte sofort 50.000 Reichsmark bezahlen, um den Schaden wieder gut zu machen. Ich war in Einzelhaft. Von Dezember 1938 bis April 1939. Und dann kam der große Devisenprozess. Doch es kam nichts weiter dabei heraus als 3 Monate Gefängnis. Bei einer solchen Hanglage wäre man unter 10 Jahren Zuchthaus nicht davongekommen. Aber es war nichts weiter dran. Die Richter unter sich waren sichtbar zerstritten. Der Haftbefehl gegen mich wurde noch während der Verhandlung aufgehoben. Aber mein jüdischer Anwalt hat darum gebeten, dass der Haftbefehl wieder eingesetzt wird. Mit Haftbefehl blieb ich den Justizbehörden unterstellt. Ohne Haftbefehl wäre ich ins Konzentrationslager gekommen. Verordnung über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit vom 12. November 1938. Die feindliche Haltung des Judentums gegenüber dem deutschen Volk und Reich, die auch vor feigen Mordtaten nicht zurückschreckt, erfordert entschieden Abwehr und harte Sühne. Ich bestimme daher das Folgende. Paragraph 1. Den Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrer Gesamtheit wird die Zahlung einer Kontribution von 1 Milliarde Reichsmark an das Deutsche Reich auferlegt. Paragraph 2. Die Durchführungsbestimmungen erlässt der Reichsminister der Finanzen im Benehmen mit den beteiligten Reichsministern. Der Beauftragte für den 4-Jahres-Plan, Göring. Das Haus war nun zerschlagen. Wir mussten alles wieder ersetzen. Das Haus war zwar verkauft, aber Herr Krische, der das Geschäft haben wollte, dachte, jetzt brauchen wir auch nicht mehr für das Geschäft zu bezahlen. Auch das Lager, das er übernommen hatte, brauchte er nicht mehr zu bezahlen. Da bin ich nach Braunschweig zum Oberregierungspräsidenten gefahren. Ich bin zu ihm vorgelassen worden und er hat mich sofort gefragt, sind Sie die Frau Löwenstein, wo das Geld Füßchen bekommen hat? Wir sind in die gleichen Schulen gegangen, haben mit Kollegen gearbeitet, haben die gleiche Sprache gesprochen, haben in gleichen Häusern gewohnt. Das ist die Erschütterung, dass nach 120 Jahren völliger Eingliederung, sodass wir von Deutschen weder zu unterscheiden waren, noch unterschieden werden wollten, das passieren konnte. Ich habe ihn angeguckt und gesagt, wieso? Na, tun Sie doch nicht so dumm. Hat man Ihnen Geld gestohlen? Er war genau informiert. Dann hat er gesagt, Sie können mir alles sagen. Die Kristallnacht im Bezirk Göttingen ist von mir geleitet worden. Das war der Oberregierungspräsident Dr. Mergenthaler. Dieser Name war für 20 Jahre vollkommen aus meinem Kopf verschwunden. Da hat er gefragt, was ist jetzt mit der alten Frau? Da habe ich gesagt, die geht mit uns nach Amerika. Da hat er erwidert, Sie sind die erste anständige Judenfrau, die hier erschienen ist. Die anderen lassen uns die Alten hier. Dass Sie die Alte mitnehmen, wörtlich hat er das gesagt. Mein Herz hat nur so geschlagen. Herr Mergenthaler hat seiner Sekretärin einen Brief diktiert, dass der Nachfolger uns das Geld, das er uns schuldete, bezahlen müsste. Wir sind so aufgewachsen. Deutsche kommen in 3 Arten vor. Katholisch, protestantisch und jüdisch. Und innerhalb von 24 Stunden ist das alles verflogen. Da gab es überhaupt keinen Widerstand. Dritter Teil. Die Beamten sind erneut unterwiesen. Der Reichsminister der Finanzen. Berlin, den 19. Oktober 1939. Zweite Durchführungsverordnung über die Sühneleistung der Juden. 1. Die Judenvermögensabgabe wird zur Erreichung des Betrages von 1 Milliarde Reichsmark von 20 vom 100 auf 25 vom 100 des Vermögens erhöht. 2. Der Unterschiedsbetrag von 5 vom 100 des Vermögens ist am 15. November 1939 fällig. 3. Die Zahlung ist ohne besondere Aufforderung zu leisten. Graf Schwerin von Krosigk, der Reichsminister der Finanzen. Karlsruhe, den 8. Mai 1940. An Herrn Oberbürgermeister der Stadt Göttingen. Abteilung für Wohnungs- und Mietsachen. Betrifft Unterbringung jüdischer Familien. Ich bin Eigentümer des Hauses W. in der Landstraße Göttingen. In dem Hause wohnt die jüdische Familie Wagner, bestehend aus einem Ehepaar und einem etwa 10-jährigen Mädchen. Soweit ich unterrichtet bin, sollen nicht-arische Familien in besonderen Häusern untergebracht werden und auf die Dauer nicht in demselben Hause mit deutschen Volksgenossen wohnen, da dies erfahrungsgemäß zu Unzuträglichkeiten führt und außerdem den Weisungen der staatlichen Stellen widersprechen dürfte. Ich habe deshalb der Familie Wagner am 1. Mai 1940 gekündigt und sie um die Bestätigung ersucht, dass sie die Wohnung nach Ablauf der Kündigungsfrist räumt. Heil Hitler! Robert Schneider, Rechtsanwalt beim Badischen Landgericht, zurzeit Leutnant beim Stab des stellvertretenden Generalkommandos 5, Stuttgart. An die Herren Landräte, Herrn Oberbürgermeister in Hildesheim, Göttingen und Goslar. Betrifft Maßnahmen gegen Juden. In Ergänzung meiner Verfügung teile ich mit, dass das Reichssicherheitshauptamt Berlin das Ausgehverbot für die Juden während der Zeit vom 1.4. bis zum 30.9. auf die Stunden von 21 Uhr bis 5 Uhr und während der Zeit vom 1.10. bis zum 31.3. auf die Stunden von 20 Uhr bis 6 Uhr festgesetzt hat. Die jüdischen Kultusvereinigungen sind von der Reichsvereinigung der Juden unterrichtet worden. Die Bekanntgabe dieser Anordnung in den Tageszeitungen hat zu unterbleiben. Gezeichnet Küpper, Staatspolizeistelle Hildesheim. Kommando der Schutzpolizei. Göttingen, den 1.7.1940. Revier 1, Revier 2. Zur Meldung, ob von den Revieren Verstöße gegen das Ausgehverbot für Juden festgestellt worden sind. Die Beamten und Polizeireservisten sind erneut zu unterweisen. Erstes Polizeirevier. Zweites Polizeirevier. Bislang wurden keine Verstöße gegen das Ausgehverbot für Juden festgestellt. Die Beamten sind erneut unterwiesen. Sie befinden sich hier. Merkelstraße 3, Göttingen. An Herrn Oberbürgermeister. Betrifft Abteilung Preisbehörde. Haus Merkelstraße 3. Inzwischen habe ich mich mit den Verkäufern des Grundstücks Herrn Nathan und Max Hahn, Göttingen, beziehungsweise mit deren Bevollmächtigten, in Verbindung gesetzt. Diese überreicht mir heute die Abschrift über den Einspruch des Herrn Geheimrat Thoberg sowie die Antwort der Firma N&M Hahn. Da ich bzw. meine Frau Käufer des Grundstücks ist und ab 1. Juni 1941 die Mieter mir die Miete zahlen müssen, bitte ich Sie doch allerschnellstens, Ihr Urteil zu fällen. Mich selbst interessiert die Angelegenheit nicht, denn Ihr Urteil kann ausfallen, wie es will. Fällt dies ungünstig aus, so ist die Firma Hahn mir gegenüber verpflichtet, mit dem Preis des Grundstücks dementsprechend billiger zu lassen. Nun möchte ich Sie höflichst bitten, die Entscheidung allerschnellstens zu fällen. Denn es wird Ihnen bekannt sein, dass Herr Hahn Jude ist und kann derselbe täglich Deutschland verlassen. Und kann ich dann meinen Anspruch gegen diesen nicht mehr geltend machen. Mit deutschem Gruß, Franz Hollenbach. Reiswollfabrik und Karbonisierung. Kommando der Schutzpolizei. Göttingen am 25. September 1941. Verfügung. Sämtlichen Dienststellen des Kommandos zur erneuten Unterweisung der Polizeibeamten und Polizeireservisten. Ich weise hierbei auf die Bestimmungen hin, wonach die Juden jetzt einen gelben Stern mit der Aufschrift Jude auf der linken Brustseite sichtbar tragen müssen. Erstes Polizeirevier. Die Beamten und Polizeireservisten sind erneut unterwiesen. Göttingen, den 19.12.1941. An die Außenstelle der Gestapo. Da die Absicht, die Juden in nächster Zeit von Göttingen abzutransportieren, in der Bevölkerung bereits bekannt geworden ist, wird die Kreisleitung mit Anträgen auf Wohnungszuweisungen überlaufen. Um ungefähr einen Überblick zu bekommen, wie viele Wohnungen hierdurch frei werden und welche von diesen Wohnungen von den arischen Hausbesitzern vermietet werden können oder von ihnen zugewiesen werden, bitte ich um Herreichung eines Verzeichnisses unter Angabe dieser Wohnungen mit der entsprechenden Größe. Gleichzeitig bekäme ich damit einen einwandfreien Überblick, wo und wie viele Juden überhaupt noch in Göttingen ansässig sind. Heil Hitler, Kreisleiter Gengler. Göttingen am 27.08.1941. Verfügung. Das Einkaufen der jüdischen Bevölkerung auf dem hiesigen Wochenmarkt wird für die Zeit von 11.30 Uhr bis 12 Uhr festgesetzt, damit ein Anstehen mit der arischen Bevölkerung vermieden wird. Gleichzeitig sind die Juden veranlasst, ihre Einkäufe in solchen offenen Verkaufsstellen zu erledigen, in denen ein Andrang nicht erfolgt, sodass ein Anstehen der Juden mit der arischen Bevölkerung vermieden wird. Der Oberbürgermeister Albert Gnade als Ortspolizeibehörde. Erstes Polizeirevier. Kenntnis genommen und die Beamten unterwiesen. Und Polizeireservisten sind entsprechend unterwiesen. Kontrollen werden ausgeübt. Seit Bestehen der Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden vom 1.9.1941 halten sich die Juden von der arischen Bevölkerung fern. Und es wurde ein Anstehen von Juden mit der arischen Bevölkerung auch bei den sogenannten Schlangen auf der Straße und dem Wochenmarkt nicht wahrgenommen. Sparkasse Göttingen. Umlauf. Ich bitte nochmals, darauf zu achten, dass über Judenkonten nur nach vorheriger Rückfrage bei der Direktion verfügt werden darf, da hierbei besondere Bestimmungen, die laufend im Fluss sind, beachtet werden müssen. Judenkonten sind deshalb sämtlich als gesperrt anzusehen. Göttingen, den 8. Januar 1942. Sparkassendirektor. An die Gauleitung der NSDAP, Gauwirtschaftsberater Hannover. Hiermit benachrichtige ich Sie, dass die jüdischen Gewerbebetriebe Firma Raphael Hahn Söhne und Firma Gallus GmbH am 26. Februar 1942 im Handelsregister gelöscht sind, nachdem die Abwicklung beendet ist. Nunmehr gibt es in Göttingen keine jüdischen Gewerbebetriebe mehr. Akten weglegen. Der Oberbürgermeister. Sie befinden sich hier. Zielort neu eingeben. Zielort unbekannt. Finanzamt Göttingen. Zahlenmäßige Aufstellung der mit dem zweiten Transport abwandernden Juden. Aus Göttingen 81. Aus Bovenden 4. Transportliste. Laufende Nummer 509 bis 511. Aaron, Chane und Sonja Wagner. Finanzamt Göttingen. Den 8. Juni 1942. Der Leiter des Finanzamts an den Bereichsleiter der NSDAP, Dr. Gengler, Göttingen. Betrifft zur Frage der Ausräumung von ehemals dem Judenwolf gehörigen Möbeln aus der Wohnung Merkelstraße 3. Bei den Vorarbeiten vor Abschiebung der Juden ist mir klar geworden, dass dem einzigen mir für die Bearbeitung der Judensachen zur Verfügung stehenden Beamten eine recht erhebliche Arbeit durch die Sichtung des Judeneigentums entstehen würde. Ich war deshalb von vornherein bestrebt, die Entstehung vermeidbarer Mehrarbeit infolge eines Gegeneinanderarbeitens verschiedener Dienststellen auszuschalten. Es war für mich deshalb eine peinliche Überraschung, als nach der Abschiebung der Juden, aber vor dem Zeitpunkt der Übernahme des Mobiliars durch das Finanzamt, die Stapo mitteilte, die Kriminalpolizei Göttingen habe in zwei Wohnungen von abgeschobenen Juden Möbel zusammengestellt um einen Teil der Räume freizumachen. Ich habe damals mein Missvergnügen mit dieser Maßnahme den Beamten der Stapo, die ich als abschiebende Stelle für zunächst verantwortlich hielt, deutlich zum Ausdruck gebracht. Und betont, dass ich unbedingt Wert darauf legte, das Mobiliar der abgeschobenen Juden in dem Zustand zu übernehmen und inventarisieren zu lassen, in dem es die Juden zurückgelassen hatten. Dr. Stutz, Regierungsrat. Gewerbestelle, Göttingen, den 20.10.1942. In der letzten Zeit sind keine Juden mehr zum Einkauf auf den Wochenmarkt gekommen. In Göttingen befinden sich jetzt noch 9 Juden, davon 5 männliche und 4 weibliche. Eine weitere Kontrolle ist daher nicht mehr erforderlich. Meister der Schutzpolizei. Zu den Akten. Ich fahre fast täglich mit dem Autobus Linie 2, der 13.37 Uhr ab Markt fährt. Göttingen, den 16. November 1942, an das städtische Betriebsamt. Ich habe besonders in der letzten Zeit festgestellt, dass der Boden dieses Autos sehr stark durch den Verkehr beschmutzt ist. Insbesondere durch Fahrscheine, Papierschnitzeln und sonstige Abfälle. Da dieser Wagen längere Zeit am Markt hält, muss vorher Gelegenheit genommen werden, ihn zu fegen. Dies ist wahrscheinlich hinter dem Rathaus möglich, wenn ein Besen dafür zur Verfügung gehalten wird. Die Kontrolleure sind darauf hinzuweisen, dass sie auf die Sauberkeit der Wagen zu achten haben. In dem nach Wehen fahrenden Wagen war außerdem ein scharfer, übel riechender Geruch. Diese stark benutzten Wagen müssen auf den Endstationen, wenn Zeit vorhanden ist, unbedingt gelüftet werden. Oberbürgermeister Gnade. Vierter Teil. Wiedergutmachung. Demgemäß war, wie geschehen, zu erkennen. Finance and Property Control Officer. Subject: Property requisitioned by Nazis. Göttingen, July 13, 1945. It is still too early to attempt to deal with questions of property which has been illegally acquired by the former Nazi Party. This matter is so vast and complicated that it will be some time before instructions can be framed to cover the return of properties to their rightful owners. Your letter will be filed until such time as it can be dealt with. We shall be very glad to hear of any similar cases which may come to your notice. Signed, E. W. Godfrey, Captain. Rechtsamt Göttingen, den 14. März 1946. Meine Ermittlungen haben ergeben, dass von den insgesamt 23 Grundstücken, die früher im Eigentum der Gebrüder Hahn gestanden haben, nur 6 im Besitz der öffentlichen Hand sind. Bei den 3 ersteren ist das Deutsche Reich, vertreten durch das Finanzamt Göttingen, als Eigentümer eingetragen. Wegen dieser Grundstücke, die wahrscheinlich durch Beschlagnahme an das Reich gelangt sind, wäre also eine Auseinandersetzung mit der Finanzbehörde erforderlich. Nur die 3 letztgenannten gehören der Stadt Göttingen. Sie sind aber durch normale Kaufverträge von den Eigentümern erworben worden. Alle übrigen ehemaligen Hahnschen Grundstücke stehen im Eigentum von Privatpersonen, deren Namen sich beim Grundbuchamt feststellen lassen. New York, 29. Mai 1950. Sehr geehrte Herren, ich danke Ihnen für Ihre detaillierte Darlegung betreffend Verkauf des Grundstücks Merkelstraße 3 und erlaube mir im Folgenden die Beweise dafür anzutreten, dass der Verkauf unter Zwang erfolgt ist. Datum des Verkaufs war der 27. April 1941. Zu dieser Zeit waren meine Eltern, sowie mein Onkel und seine Frau, benachrichtigt worden, dass sie sich bereit zu halten hätten zwecks Deportierung. Da sie bei der Deportierung kein Geld oder sonstige Wertobjekte mit sich nehmen durften, hatten sie natürlich kein Interesse daran, Grundstücke zu verkaufen. Vielmehr hatten sie ein Interesse daran, unter keinen Umständen zu verkaufen. Denn im Falle, dass sie die Deportierung überleben und die politischen Verhältnisse sich ändern sollten, hätten sie ihr Grundstück wieder gehabt. Während sie natürlich wussten, dass Geld und sonstige bewegliche Wertobjekte vom Reich beschlagnahmt werden würden. Tatsächlich ist mein Onkel Max R. Hahn mit Ehefrau Gertrud Hahn kurz nach Abschluss dieses sogenannten Kaufvertrages nach Riga verfrachtet worden, wo sie von betrunkener SS mit Maschinengewehren niedergemäht wurden. Hochachtungsvoll im Namen der Erbengemeinschaft Hahn. Max M. Hahn. Sehr geehrter Herr Hahn, im Jahre 1941 ist das Drei-Männer-Haus Merkelstraße 3 von mir sofort in vollwertigem Gelde bezahlt worden. Ich, sowohl wie meine Frau und meine Kinder, sind in keiner Partei gewesen oder haben sonst irgendwelchen Gliederungen angehört, sondern ich war ein Gegner des Regimes und hatte sehr viel darunter zu leiden. Mein Betrieb hatte es mit sich gebracht, dass ich mit ungefähr 70% Juden zu tun hatte. Durch die Betrachtung dieses Kaufes von Ihrer Warte aus mag Ihnen bzw. Ihren Angehörigen ein Schaden zugefügt sein, den aber ich weder gewollt noch im eigentlichen Sinne zu vertreten habe. Ich hatte Ihnen durch meinen Rechtsanwalt ein Gebot machen lassen, wonach ich die Hälfte des seinerzeitigen Kaufpreises in Höhe von RM 129.000, einen Betrag von DM 64.500, Ihnen nochmals sofort zu zahlen bereit bin, wenn Sie mir das Grundstück belassen. Das Grundstück hatte seinerzeit keinen höheren Wert. Ich würde es begrüßen, wenn Sie meinen Vergleichsvorschlag wohlmeinend unter Berücksichtigung meiner Ausführungen einer Betrachtung unterziehen würden. Mit vorzüglicher Hochachtung, Franz Hollenbach. Beschluss des Oberlandesgerichts. Unter Abänderung des angefochtenen Beschlusses wird der Wert des Streitgegenstandes auf 100.000 DM festgesetzt. Die Entscheidung ergeht gerichtsgebührenfrei. Hannoversche Neueste Nachrichten, 7.7.1949. Gefängnis für SS-Scharführer Vetter. Die Vorgänge in der Hahnschen Villa. Im zweiten Göttinger Kristallnachtprozess standen die Vorgänge zur Verhandlung, die sich in der Nacht des Synagogenbrandes vom 9. zum 10. November 1938 im Hause des jüdischen Ehepaares Hahn in der Merkelstraße abspielten. Der jetzt 50-jährige Ingenieur Karl Vetter hatte als SS-Scharführer die Festnahme des Ehepaares vorgenommen und, obwohl er mit diesem in freundschaftlichen Beziehungen gestanden haben will, nichts unternommen, um der völligen Demolierung der Wohnung durch Marodeure Einhalt zu gebieten, wozu er nach Auffassung des Schwurgerichts durchaus in der Lage gewesen wäre. Der Angeklagte berief sich darauf, dass er in jener Nacht als Hilfspolizist die Verhaftung habe vornehmen müssen und das Gericht nahm zu seinen Gunsten an, dass er nicht aus eigenem Antrieb in die Wohnung gegangen ist, sondern einem ihm erteilten Befehl nachkam. Aus Äußerungen, die Vetter einige Zeit nach der Kristallnacht gemacht hat, zog das Gericht den Schluss, dass er die Aktion in jeder Weise billigte. Eine Gefängnisstrafe von 9 Monaten heißt das Gericht für notwendig, aber auch für ausreichend. Wiedergutmachungskammer Römisch 2 beim Landgericht in Hannover. 13. März 1952. Beschluss. In der Rückerstattungssache der Erben nach dem Kaufmann Albert Löwenstein, sämtlich wohnhaft in New York, Antragsteller, gegen die Alleinerbin des Kaufmanns Fritz Krische aus Göttingen, Antragsgegnerin, hat die Wiedergutmachungskammer Römisch 2 beim Landgericht in Hannover am 12. März 1952 beschlossen. Erstens, ein Fall ungerechtfertigter Entziehung liegt vor. Zweitens, die Antragsgegnerin hat an die Antragsteller den Betrag von 6.300 DM nebst 4% Zinsen auf 4.500 DM seit dem 21.06.1948 zu zahlen. Drittens, dieser Beschluss ist vorläufig vollstreckbar. Viertens, diese Entscheidung ergeht gerichtsgebührenfrei. Demgemäß war wie geschehen zu erkennen. Sie befinden sich hier. Wir sind das erste Mal 1958 nach hier gekommen. Wiener Landstraße, Göttingen. Sind wir abends angekommen, haben uns frisch gemacht und sind wie zwei Kinder durch die Straßen gegangen und haben gesagt, hier hat der gelebt und hier der. Und am nächsten Morgen sind wir zur Commerz- und Privatbank gegangen. Da ist ein Herr aus der Drehtür herausgekommen und hat meinen Mann angesprochen. Sind Sie nicht der Herr Löwenstein? Mein Mann hat ja gesagt, aber er wusste gleich, der ist derart aktiv in der Partei gewesen, dass er keinerlei Wert auf eine Unterhaltung gelegt hat. Als wir wieder rauskamen, da ist eine Dame auf ihn zugekommen. Die hatten ein Zigarrengeschäft, wo mein Mann immer gekauft hat. Der Kellner vom Café hat ihn auch erkannt. Mit dem nächsten Zug sind wir weggefahren. Mein Mann konnte es nicht ertragen. Er ist nie wieder nach hier zurückgekehrt. Nie wieder. Nachspiel. Göttingen, den 8. Juli 1963. Der Stadtobersekretär. Nach Rücksprache mit dem vereidigten Versteigerer Herrn Hermann Bethje, hier Johannesstraße 29, ist eine Versteigerung jüdischen Mobiliars im Haus Wehender Landstraße 26 im Auftrage der Geheimstaatspolizei durchgeführt worden. Dieses ergibt sich aus dem Geschäftsbuch für Versteigerungen aus dem Jahre 1941. Unter Nummer 31 dieses Buches ist lediglich der Gesamterlös in der Höhe von 3.496 RM10 vermerkt. Es ist aber heute nicht mehr feststellbar, aus welchem Eigentum die versteigerten Gegenstände stammen. Die in der damaligen Zeit angelegten Versteigerungsprotokolle sind heute nicht mehr vorhanden. Nach der bei der Einwohnermeldeabteilung vorhandenen Straßenleitkarte wohnten im Hause Wehender Landstraße 26 von 1941 bis 1942 ausschließlich Personen jüdischer Abstammung, die im Zuge der Abwanderung 1942 Göttingen verlassen mussten. Finanzamt Göttingen 1946-47. Unterlagen über frühere jüdische Vermögenswerte. Bertha Müller, Leiterin des jüdischen Altersheims, Wehender Landstraße 26. Inventar. Ein Herrenzimmer, versteigert an Weidele Göttingen für 270 RM. Ein Schlafzimmer, versteigert an Diepel Hetjershausen für 600 RM. Übrige Möbelstücke, Wäsche, Kleidung und Hausgerät, versteigert am 2.10. und 24.11.42 für 878 RM50. Witwe Luise Neuhaus, zuletzt wie in der Landstraße 26. Inventar, versteigert. Kleidungsstücke, Kissen, Koffer und dergleichen am 2.10. und 24.11.42 für 135 RM50. Versteigerung am 11.03.43. Möbel, Geschirr, Haushaltsgeräte, Wäsche und so weiter für 3.859 RM45. Ein Teppich an Jengsch für 1.450 RM. Verkauf von Büchern an Buchhandlung Peppmüller für 118 RM50. Verkauf von Altsilber an Juwelier Schügel für 5 RM85. Cäsar Asser und Ehefrau Fanny. Arztwitwe Frau Dora Spier. Zuletzt in der Landstraße 26. Am 24.07.42, kurz vor dem Abtransport nach Theresienstadt, ist Frau Spier in einem Transportsammellager in Hannover-Ahlem verstorben. Vermögen. Inventar. Verkauf von Möbeln an Finanzamt. 120 RM. Finanzamt. Ein Schreibtisch mit Sessel für 75 RM. Verkauf von Möbeln an Stuckator Göttingen, 120 RM. Verkauft an Staatliches Gesundheitsamt Göttingen, ein Eisenbettgestell und ein Nachttisch für 31 RM. Versteigerung von Möbeln, Geschirr, Wäsche und so weiter am 4.3.43 für 1.356 RM 05. Verkauft an Motorstandarte 57 Göttingen, ein Schrank für 36 RM. Wertpapiere, Erlös. 22.491 RM 26. Versteigert am 2.10.42 und 4.3.43 Möbel, Wäsche, Geschirr für 564 RM 95. Schulden, Beerdigungskosten, bezahlt vom Finanzamt 350 RM. Gesamtvermögen 706 RM 95 vom Reich eingezogen. Weitere Beerdigungskosten in Höhe von RM 860 sind trotz wiederholter Aufforderung bisher vom Reich aus dem Vermögen der Frau Spier nicht gezahlt. Vermögen 53.015 RM 61 abzüglich vom Finanzamt gezahlter Schulden von 350 RM macht 52.665 RM 61 Reinvermögen, vom Reich vereinnahmt und so weiter und dergleichen. Die Nutznießer. Arisierung in Göttingen. Hörspiel von Gesine Schmidt. Mit Svetlana Schönfeld als Grete Löwenstein, Michael Prelle als Ludwig Löwenstein, Wolf-Dietrich Sprenger als Max M. Hahn, Peter Mertens als Max Raphael Hahn, Ben Hecker als Oskar Schubert, Gustav-Peter Wöhler als Albert Gnade, sowie Barbara Nüsse, Anjorka Strechel, Toni Jessen, Horst Kotterba und Sebastian Rudolph. Und mit Bürgern der Stadt Göttingen: Monika Zacharias, Renate Flöhring, Reinhard Wiesner, Margit und Wolfgang Rohrbach. Technische Realisation: Manuel Gloschewski und Birgit Gall. Regieassistenz: Anne Abendroth. Regie: Giuseppe Majo. Dramaturgie: Michael Becker. Eingangsbuch des Göttinger Stadtmuseums. April 1938. Sofa, Neurokoko. Kaufmann Hahn, Merkelstraße. Stühle, Sessel, Überzug neu, 225 RM. Ein Tisch, circa 1860, Mahagoni, 25 RM. Decke, rot, dazu passend, neu hergestellt, 25 RM. Eine Alabastervase Biedermeierzeit, geschenkt. Eine Alabastervase Gegenstück. Eine Serviette FRW, eingewebt, 1734. Ein Hornkamm, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Objekte stammen alle von Max Raphael Hahn, Merkelstraße 3. Letzte Eintragung 1954 vom damaligen Museumsleiter Walter Hellige, mit Bleistift ergänzt. Vermittelt durch R. Hahn Göttingen, Merkelstraße 4, aus nicht-jüdischem Besitz. Präsentiert wurde der Ausstellungsteil des Hahnschen Wohnzimmers in der Dauerausstellung des Stadtmuseums Göttingen bis 2009 unter dem Titel Bürgerliches Wohnen im späten 19. Jahrhundert. Die Rückgabe der im Museumsbesitz befindlichen Möbel und Gegenstände an die Familie Hahn erfolgte am 8. November 2014. Sie verbleiben als Dauerleihgabe in Göttingen. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2018.